Das ist der Radio Marabu Weihnachtsflashback 2014. Er beginnt mit einem für euch exklusiv geschriebenen Theaterstück, welches seine Aufführung nun hat. Knackengespräch zwischen Kalle und Ralle, beide seit 25 Jahren im Kalibergbau beschäftigt. Bühne dunkel, ein Kneipentisch, zwei Stühle, je vier leere Biergläser und Korngläser, eine Bar. Personen: Kalle, Ralle und Uschi. Technik: Titel Last Christmas von der Gruppe Wham. Uschi, nochmal für jeden. Die Suppenküche drüben, wie viele Suppen haben die eigentlich am Tag? Vier. Und alle für 3,50? Ja. Klingt nach einem Konzept. Scheint so. Und? Ist es erfolgreich? Geht so, besser als Burger King oder Ding oder so. Die haben Burger aus Schweinescheiße verkauft, habe ich gehört. Ja, aber die Schweine haben sich vorher gegenseitig aufgefressen. Uschi, wo bleibt denn das Bier? Uschi! Ja, gleich, ich mach nur das Radio an. Uschi! Ist schon wieder Weihnachten? Vorhang! waren das mit Last Christmas im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Das war ja auch das 30-jährige Jubiläum von Last Christmas. Wham, das können wir noch richtig feiern. Reformen und Veränderungen struktureller Art sind erst zum 40. Jubiläum nötig. 30 Jahre alt geworden ist auch das Band Aid-Projekt von Sir Bob Geldof. Und auch da gibt es eine Neuauflage, die hören wir jetzt. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but while you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear, where a kiss of a log can kill you, and there's death in every tear. Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we're reaching out and touching you. Bring peace and joy this Christmas to West Africa. A song of hope. Oje, oje, die Neueinspielung von Do They Know It's Christmas. Ich muss zugeben, Göbel, ich hätte es lieber gesehen, wären doch Bob Geldof und Campino nach Afrika gefahren und hätten dort für die Ebola-Kranken Zeltstofftaschentücher verteilt. Möglicherweise hätte die Welt davon mehr gehabt als von dieser Neuauflage. Göbel und Fischer wünschen euch allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, L.A. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. Christmas, just like the ones I used to know.

Hier ist der Hans-Peter Körner. Ich wünsche allen Hörern von Radio Marabu ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ein Fest mit viel Freude, mit bisschen Besinnlichkeit. Und uns allen wünsche ich Frieden für immer. Vielleicht noch eine bessere Regierung. Es muss ja keine andere sein. Eine bessere würde schon reichen. Aus Richard Wagners Lohengrin, angesagt von unserem Kollegen Hans-Peter Körner. Der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel ist ein bisschen expandiert. Allerdings, damit wir nicht mehr arbeiten müssen, haben wir Programmbereiche an Franchise-Unternehmen vergeben, unter anderem den neuen Klassikbereich. Ja, und der sitzt in Köln und hat 5 Planstellen inne. Die wollen wir euch an dieser Stelle kurz vorstellen. Da gibt es zum Beispiel die Geschäftsführerin Julia Reinhardt. Dann die Stellvertreterin Julia Reinhardt. Die Sekretärin Julia Reinhardt. Die Praktikantin Julia Reinhardt. Und natürlich auch die Köchin und Kantine. Und das ist Julia Reinhardt. Und Julia Reinhardt wählte nun aus dem Weihnachtsalbum 2014 von René Fleming, einer New Yorker Sängerin, zusammen mit Rufus Wainwright ein weihnachtliches Stück. Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, Weihnachten 2014. René Fleming aus New York. Und von einer Weltstadt in die andere, von New York nach Moskau. Weihnachten in Moskau. questo tenore quando si veste d'autunno. L'autunno te va quando si tinge d'inverno. Tu non lo sai, ma vola tra le stelle, sfiora le più belle, danza dolcemente e diventa. Quando s'annega nel giorno, l'amore dove va? Quando diventa un addio, tu non lo sai, ma vola tra le stelle. Danza dolcemente e diventa musica. Ricorda niente del passato, già è dimenticato. L'ombra d'un sospiro già diventa sì. New York nach Moskau, von der Demokratie in die Diktatur, vom Guten in das Herz des Bösen sozusagen. Und das alles hier im Marabu Flashback. Wir haben gehört Christmas in Moskau, das waren José Carreras, Placido Domingo und Sissel Kirkjep mit Tschaikowski, der Blumenwalzer aus der Nussknacker-Suite. Göbel Carreras, Domingo, das müssen doch Putin-Versteher sein. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber bei Tschaikowski könnte es schon hinkommen. Radio Maravu. Danke an den spontanen Einsatz des Radio Marabu Studioorchesters hier im Marabu Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Mit großer Sorge blicken wir alle auf Thüringen. Auch dort entsteht eine neue Diktatur in Thüringen, die Ramelow-Diktatur. Und mir geht das natürlich ans Herzen. Ich lebe in Thüringen und Göbel, du bist jetzt im Exil in Frankfurt am Main, aber kommst natürlich auch aus Thüringen. Damit werden wir uns als ernsthafter Radiosender demnächst beschäftigen müssen, und zwar in einem exklusiven Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel mit Exklusivinformationen. Zum Beispiel haben wir unter der Hand erfahren, dass es demnächst die Weltfestspiele 3.0 in Erfurt geben soll. Wir haben auch Verbindungen schon zum katholischen Separatistenuntergrund, zu den Widerstandskämpfern im Eichsfeld. Die lassen sich nämlich von den Dschihadisten im Rhein-Main-Gebiet schulen, Stichwort AK-47. Also das wird eine ganz, ganz spannende Sendung. Wir spielen jetzt einen Thüringer Titel. Es ist in der Diskussion, dass man im Radio dort wieder Quoten einführen will. 60-30-30, 60% Westmusik, 30% Ostrock und 30% Herbert Roth. Und dann wird auch häufig über die Grenzen Musik aus Thüringen erschallen. Wir spielen jetzt das Orchester Joachim Kurzweg mit dem Werk Oberhof. Thank you. Ja, wenn man so die politischen Diskussionen der letzten Tage und Wochen verfolgt, dann hat man den Eindruck, in Thüringen wird demnächst der Sozialismus wieder eingeführt oder sie sind schon kräftig dabei, unter Bodo Ramelow das zu tun. Das wird einem gar nicht gefallen, der heißt Wolf Biermann. Der hatte seine Gefühle neuerlich im Bundestag und auch bei Günther Jauch zum Ausdruck gebracht. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und muss schon sagen, Wolf Biermann ist jemand, der den Sozialismus einst blind geliebt hat und ihn jetzt wohl blind hasst. Aber Gesellschaftssysteme soll man nicht lieben, sondern man soll seine Frau lieben. Und dazu passt ein sehr schönes, besinnliches Gedicht von Bertolt Brecht. Sauna und Beischlaf. Am besten fickt man erst und badet dann. Du wartest, bis sie sich zum Eimer bückt, besiehst den nackten Hintern leicht entzückt und langst sie durch die Schenkel spielend an. Du hältst sie in der Stellung, jedoch später sei es ihr erlaubt, sich auf den Schwanz zu setzen. Wünscht sie, die Fotze aufwärts sich zu netzen, dann freilich, nach der Sitte unserer Väter, dient sie beim Bad. Sie macht die Ziegel zischen, im schnellen Guss das Wasser hat zu kochen und peitscht dich rot mit zarten Birkenreisern und so allmählich in den immer heißeren balsamischen Dampf lässt du dich ganz erfrischen und schwitzt dir das Geficke aus den Knochen. Brecht hat recht. Christmas, baby, you sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas, now I'm living in paradise. Well, I am feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I would have kissed you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. Came down the chimney about 3:30. He brought these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. Sure been good to me. Merry Christmas, baby. Sure be good to me. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, das war er nochmal, Thomas Quasthoffen. Den erleben wir jetzt gleich auch nochmal mit einem Brecht-Gedicht. Göbel, das, was du gerade vorgetragen hast, hat Brecht wohl im finnischen Exil geschrieben, oder? Läge zumindest nahe, der Titel Sauna und Beischlaf legt das ja nahe. Aber das, was wir jetzt von Brecht hören, vorgetragen von Thomas Quasthoff, ist auf jeden Fall jugendfrei, da kommt kein F-Wort vor, fest versprochen. Der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Maria. Bertolt Brecht, Maria. Die Nacht ihrer ersten Geburt war kalt gewesen. In späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu. Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham, nicht allein zu sein, die dem Armen eigen ist. Hauptsächlich deshalb ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem alles dabei war. Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte. Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte. Der Wind, der sehr kalt war, wurde zum Engelsgesang. Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur der Stern, der hineinsah. Alles dies kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war, Gesang liebte, Arme zu sich lud und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit. Thomas Quasthoff las Maria. Ihr habt es mitbekommen, die Deutsche Grammophon hat für ihn andere Werke von Brecht ausgewählt als wir hier im Radio Marabu Flashback. Aber vielseitig ist die Welt. Wir kommen jetzt zu einer anderen regelmäßigen Rubrik. Kein Flashback ohne Bowie. Machen wir es uns ganz einfach, obwohl es der Weihnachtsflashback ist. Wir spielen ganz simpel die neue Single von David Bowie. Er lässt es ordentlich krachen. Hier ist Sue. Das neue Stück Sue. 2014, 30 Jahre Radio Marabu, Flashback mit Fischer und Göbel, Weihnachten 2014. Und es ist nicht das einzige Jubiläum, wie wir am Anfang der Sendung gehört haben.

Das war er fast, der Marabu Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel 2014. Und damit ihr uns angesichts der doch etwas anspruchsvollen Musikstücke jetzt nicht verstört zum Psychiater rennt, gibt es noch einen versöhnlichen Abschluss, und zwar mit Heart. Genau, die haben ein Weihnachtsalbum veröffentlicht, ein Live-Album, Home for the Holidays heißt es. Als Gast ist Richard Marx mit dabei und wir hören jetzt All Through the Night, sozusagen zwischen Frühstück und Gänsebraten. Fischer und Göbel wünschen euch alles Gute zum Fest und einen gesunden Rutsch. Tschüss. Geschafft, alles im Kasten. Uschi, setz die Kartoffeln an. Vorhang.